Future für meinen Schatz. Ich bin ein Onkel aus Sibirien. Ach, ach, hey du, willst du mal was sehen? Ich hab noch mehr, du musst nur mit mir gehen. Ich bin ein Onkel aus Sibiria. Ich bin ein Onkel aus Sibiria. Geh mit mir mal in den Busch, riskier mir mal den kleinen Schuss. Ich bin ein Onkel aus Sibirien.